Kundgabe 731. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.1.1939. Seele nach dem Tode. Aller Mühsale enthoben, suchet die Seele den Weg zum Licht. Und es helfen ihr die Geistwesen, die in aller Liebe bemüht sind, ihr den Weg zu weisen. Und so erkennet die Seele ihren Zustand in aller Deutlichkeit und vermag sich zu lösen von der Materie, so sie nur in sich das Verlangen fühlt nach ewiger Befreiung ihrer Fesseln, die ihr los waren seit undenklichen Zeiten. Hat der Geist Gottes im Menschen sich geeint mit dem ewigen Liebegeist, dann ist der Seele Freiheit erwirkt. Sie findet tiefsten Frieden und tiefstes Glück, denn ihr Sehnen der Erdentage war die Vereinigung mit Christus, und es wird ihr nun Erfüllung. Und so lasset jede Trauer, die ihr noch auf Erden weilt, denn euer Körper ist euch noch zur Last, eure Seele ist noch gefangen in ihrer Hülle. Werfet ab, was euch noch hindert. Suchet auch in euch die Sehnsucht zu erwecken nach der Befreiung. Lebet im Hinblick darauf, dass auch ihr dereinst vor dem Tor zur Ewigkeit stehen müsst und wisset zu schätzen der Seele geistige Freiheit. Seid ohne Furcht, wenn euer Ende nahet, und der Geist in euch wird euch leiten, dass ihr jener Stunde mit Freuden entgegensehet. Denn ihr stehet dann am Eingang zum ewigen Leben. Und der himmlische Vater kommt euch mit offenen Armen entgegen, so ihr eingedenk seiner Liebe schon auf Erden zu ihm gefunden habt. Und ihr begehret dann selbst den Tod, denn sein Stachel verletzt euch nicht. Ihr habt überwunden, ihr habt durch die Nacht gefunden zum ewigen Licht. Ihr habt der Welt entsagt und den Blick nur himmelwärts gewandt. Und es versammeln sich, die euch lieben, und holen euch heim in das Vaterhaus. Und die in Christus sterben, werden selig sein und dem Schöpfer Lob und Dank singen bis in alle Ewigkeit. Amen.